Ey, jetzt wackel nicht so sehr. Wackel nicht so sehr, meine Apfelschorle. Du meinst meine Erdbeerschorle. So. Oh mein Gott. So, die Frage ist eigentlich, wieso schreit man beim Sex nicht Mietwagen? Stimmt. Darüber haben wir uns eben unterhalten, warum man auf jeder Sprache eigentlich Ja ruft, während des Geschlechtsverkehrs. Ja, richtig. Und nicht Mietwagen. Ja, weil das wird ja viel näher liegen. Nein. Also es geht ja nicht darum, das Wort Mietwagen, sondern irgendwas anderes. Also warum jede Sprache nicht unbedingt Nein ruft, ist irgendwie klar, aber... Das wäre dann mehr so Richtung Vergewaltigung. Ja, ohne Spaß, ist doch so, oder? Wenn die Frau Nein ruft, dann weißt du, entweder ich höre jetzt auf oder ich mache was, was sie nicht will. Darum ging's mir nicht. Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast von der Geek 2015. Tag 3 ist beendet, der Samstag. Und damit auch der letzte Podcast zur Geek 2015, denn wir werden morgen früh um 9 Uhr schon wieder die Heimreise antreten und deswegen morgen nichts mehr großartig auf der Geek erleben und deswegen morgen auch abends nicht mehr zusammensitzen und deswegen morgen auch keinen Podcast mehr aufnehmen zur Geek 2015, logischerweise. Aber außerdem fliegst du Dienstag schon wieder nach Amerika. Fantastic. Oh Gott. Fantastic. Dazu kommen wir später noch, was fantastic ist. Oh mein Gott. Ich dachte mir übrigens auch, oh mein Gott, als du gestern Abend, nachdem ich mich um den Podcast gekümmert habe, du dir den Laptop noch aufs Bett geholt hast und mal gesagt hast, ey, lass doch mal die Mikrofonqualität checken von den Videos, die wir am ersten Tag aufgenommen haben. Alle Videos, die wir am ersten Tag aufgenommen haben. Und ich festgestellt habe, bei keinem der Videos steckte das Mikrofon richtig in dem Slot drin. Dementsprechend haben wir alle Videos, die wir am ersten Tag aufgenommen haben, ohne Sound. Ja, absolut korrekt. Das ist eine fantastische Erfahrung dann gewesen auch. Fantastic. So kann man schlafen gehen mit der Info. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, je nachdem wie viel Zeit da noch ist, die meisten dieser Videos mit einem Director, mit so einem Regisseur-Kommentar zu hinterlegen und einfach Bullshit darüber zu quatschen. Dazu zählt nämlich auch das Video, wo wir das erste Mal Fish and Chips nach englischer Art probieren. Und dazu zählen so Perlen wie F-Zero 2, Crash Bandicoot, wie wir die Sachen angespielt haben und so weiter und so fort. Ja, eben, also die Sachen, wo wir dachten, das wäre jetzt echt schade, wenn wir das irgendwie wegschmeißen müssten. Deswegen müssen wir uns coole Geschichten zu einfallen lassen und die dann während der Aufzeichnung erzählen, genau. Moment, da kam gerade irgendwie was, ja. Ja, der Rülpser. Ja, das, naja, richtig. Der hat sozusagen Brainlag ausgelöst. Kennst du das, wenn du zu schnell zu viel Eis isst? Dass du so ein Gehirn... Brain Freeze, ja. Hirnfrost. Hirnfrost, genau, so heißt das. Nee, das fällt mir nur gerade ein, weil du Brain Freeze gesagt hast. Aber ich kriege immer Halsschmerzen, wenn ich zu viel Eis esse. Kennst du das? Nee. In Weeze gibt's eine Eisdiele, die heißt Alpago. Die ist die beliebteste Eisdiele im ganzen Kreis Kleve, möchte ich sagen. Im ganzen Norden. Nee, nicht im Norden, wir sind im Norden, wir sind im Westen. Natürlich seid im Norden. Ja gut, aus deiner Perspektive schon, das stimmt. Nee. Auf jeden Fall ist da, wenn die offen hat und es sonnig ist, sind da immer Schlangen bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich da so ein Spaghetti-Eis bestelle und das einmal komplett aufhabe, dann habe ich mega die Halsschmerzen. Danach habe ich mega Durst. Du hast? Ja, ich habe nach Eis immer mega Durst. Und kriegt man Eis nicht normalerweise, wenn man beispielsweise die Mandeln rausbekommt, kriegt man doch Eis, damit es nicht so dick wird. Könnte sein, ich habe meine noch. Ich habe meine auch noch. Also ich habe noch alles bei mir. Ich habe keine Polypen mehr. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Das muss Moment. Sind das nicht die Dinger, hast du da eine Badekappe gehabt hier, die in den Ohren? Ich weiß nicht, ich war sehr, sehr jung. Dann wäre das wirklich das Einzige, was ich auch nicht mehr habe. Denn ich musste früher dann beim Schwimmen so eine Badekappe tragen, diese wunderschönen. Wunderschön. Die Polypen hätten was mit der Nase zu tun, aber jetzt werdet ihr euch wieder lustig über mich machen, weil ich was Falsches sage. Deswegen hätte ich das nicht sagen dürfen. Ja. Du hast auch schon die erste Wette verloren, haben wir eben festgestellt. Nee, ach komm schon, ey. Jetpack Joe heißt das Ding, ne? Ja. Und du meintest, das hieß so. Und ich hab Jetpack Joe. Und du hast gesagt, das wäre zu nah an Jetpack Joyride dran. So eine Scheiße. Deswegen ja, kriegst 5 Euro von mir. Also ja, hab die letzte Apfelschorle, ja genau, die geht dann aus Haus. Aber wir... Erdbeerschorle. Wir verabschieden uns gerade eigentlich von der chronologischen Reihenfolge unseres Tages. Das stimmt. Denn du warst heute Morgen ein bisschen mopperig drauf, muss man sagen. Du wolltest nicht so wirklich aufstehen. Nee, weil die Ansage quasi von gestern, da müssen wir noch ein bisschen ausholen, war... Ihr müsst morgen um 10 Uhr da sein. Das ist korrekt. Dann haben wir uns überlegt, hör mal, wann ist denn hier so, ja, sagt er, um 12 ist dann das nächste YouTuber-Panel. Und dann hat Peter gesagt, alles klar, dann sind wir um 12 Uhr da. Ja, weil, das muss ich jetzt aber auch noch dazu sagen, am ersten Tag hat er gesagt, bitte seid spätestens um 9 Uhr da. Da habe ich gesagt, nee, was sollen wir um 9 Uhr da? Wir kommen um 10. Hat er gesagt, okay, 10 geht auch noch. Und dann waren wir um 10 Uhr da und er hat gesagt, okay, ich brauche euch in einer Dreiviertelstunde. Ja, und dann um 11 hat er dann gesagt, ich brauche euch um 1. Ja, weißt du, das war ja mega Bullshit. Deswegen haben wir logischerweise gesagt, okay, er will uns um 10 Uhr da haben. Um 12 ist unser erster Termin, also sind wir um 12 Uhr da. Ja. Kam mir auch ganz gut aus. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich mich darauf eingestellt habe, alles klar, du kannst morgen ein bisschen länger schlafen. Dem war dann nicht so ganz. Du konntest so. Auch ein bisschen länger schlafen. Ja, cool, bis 8 Uhr. Ja. Ja. Warte, um wow. 8 Uhr bin ich noch nicht mal aufgestanden, ja? Ja, bis um 7:45 aufgestanden. Ich bin um 8:30 aufgestanden. Ja, super. Ja. Wo ich mir dann gedacht habe, geil. Ja, weil das Frühstück geht nur bis 11. Jetzt haben wir 8:30. Und dann musste ich erstmal das Fenster aufmachen. Und die Gründe dafür könnt ihr euch selber denken. Und als ich dann Kerle in einem kleinen Raum, ist keine gute Idee. Als ich dann das Fenster aufgemacht habe, sind mir die Möwen auf den Sack gegangen. Und dann fing Peters Podcast an über Everlast, EverQuest Next. Jedes Mal, wenn ich nach dem Duschen mich abtrockne, habe ich ein bisschen Zeit, weil ich habe viel Fläche zum Abtrocknen. What the fuck? Das dauert halt ein bisschen. Ja, ich bin halt groß. Nein, ich bin halt, ja. Und deswegen höre ich währenddessen immer so. Würfelig. Und deswegen. So hoch wie breit wie tief. Würfelig, Alter. Aber während ich mich dann halt morgens fertig mache, nach dem Duschen, höre ich halt immer einen Podcast. Und eventuell sind die Wände eh nicht ganz so dick. Und eventuell konnte Christian jedes Wort verstehen. Von ja, eventuell. Und ich habe mir dann gedacht, boah, der Podcast ist endlich vorbei. Jetzt drehst dich nochmal rum und schläfst eine Runde. Und dann fingst du an, dir die Haare zu föhnen. Ja, ey, das tut mir auch echt leid, aber das muss nicht. Naja, das geht ja nur hier. Das ja. Kreide ich dir ja auch nicht an. Aber das war halt so situationskomisch. Weil, warum muss ich die Haare überhaupt hier föhnen und nicht im Badezimmer? Ja, weil im Badezimmer keine fucking Steckdose ist. Richtig. Was ist denn das für eine Logik? Vielleicht gehen die davon aus, dass die Leute sich sonst zu viel umbringen oder so. Keine Ahnung. Also. Wir mussten den Föhn mussten wir auch ausleihen. Also die haben keinen im Zimmer. Ja. Aber wir haben den jetzt einfach mal die letzten 3 Tage haben wir den einfach mal Dauer gemietet. Aber ja gut. Ja, dann mussten Föhn ausleihen und dann haben die keine Steckdose im Badezimmer. Das ist echt das Dümmste auf der Welt. Und dann muss ich mir die Haare föhnen, während ich versuche, mich in dem Fernseher zu spiegeln. Also so kann ich nicht arbeiten. Wow. Wo ist mein Trailer? Ich brauche einen größeren Trailer. Ja, auf jeden Fall habe ich mir erst gedacht, okay, weil du dann auch fertig warst. Nee, auf Frühstück habe ich keinen Bock, ich schlafe lieber noch eine Runde. Und ja, dann habe ich dann in den Laptop gesetzt und habe noch so unsere Abfahrt für morgen geplant und habe extra noch so ein paar Minuten überbrückt, so 20 oder so, bis ich dann echt gesagt habe, okay, wenn du jetzt nicht aufstehst, wird es langsam ein bisschen knapp mit dem Essen. Und dann meinte Christian nur, ich brauche kein Essen. Nee, ich brauche kein Frühstück, habe ich gedacht, weil ich habe mir gedacht, okay, jetzt ist ein bisschen ruhiger, jetzt kannst du noch eine Runde schlafen, das heißt, scheiß aufs Frühstück. Und dann habe ich aber leider festgestellt, ich kann nicht mehr schlafen, also drauf geschissen, dann kannst du auch aufstehen und duschen gehen, dann sind wir auch frühstücken gegangen. Ja, also ich habe mich angezogen und dann. Ich bin weiter, weil ich ja unbedingt Englisch essen will, wenn ich schon in England bin, habe ich mir dann auch wieder diese geilen Spiegeleier reingehauen und so einen ganzen Schier. Ja, aber die Sachen, die wir am Anfang als nicht lecker empfunden haben, hast du. Ja, dazu später mehr in dem Video, was Gott sei Dank Ton hat, wo wir das englische Frühstück ausprobieren. Also solche Sachen wie halt gebratene Tomaten und Spiegelei finde ich schon ganz geil. Mit Champignons und so. Aber gut, du hast dich dann mehr auf Müsli und ja, ich habe hab mir ein Croissant genommen und hab halt Müsli genommen, hab dann irgendwie Joghurt draufgeklatscht, Früchte und ein bisschen Honig. Ja, das war wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Nee, das war ziemlich lecker. Ja, und dann sind wir rüber zu Geek. Und dann ist mir auf dem Weg aufgefallen, dass ich meine Karte vergessen habe. Meine Eintrittskarte. Da haben wir gedacht, ja, wir kommen schon irgendwie rein. Sind dann da angekommen, sind die Treppen runtergelaufen bis da, wo man quasi eincheckt oder wo man sagt, ey, ich bin hier. Und wollte mich da schon anstellen an der Schlange, um den Leuten meinen peinlichen Fehler zu erklären. Und dann meinte Christian einfach nur, hey, wieso willst du dich da anstellen? So assi wie du bist. Und dann meinte ich nur so, hä? Ich hab doch die Karte vergessen, was laberst du? Und dann zieht er aus seiner Tasche meine Karte raus, weil er die... Weil ich nämlich so ein netter Mensch bin und gesehen habe, dass Peter schon an der Türe steht und die Türe schon aufgemacht hat und seine Karte immer noch am Tisch lag, wo ich mir gedacht habe, okay, nimmst du die mal freundlicherweise mit. Das war sehr lieb von dir. Deswegen konnten wir ohne Probleme dann rein. Und dann sind wir... Das hat eh keinen Interesse. Nee, es hat wir wirklich keinen Interesse. Ja, das stimmt eigentlich. Und dann... hat schon der Vinny, hast du ihn ja genannt. Ja, Vinny, und er sagte direkt so, no, nobody calls me Vinny. Ja, Christian hat nämlich den Spitznamen mal ausprobiert an Vinny. Wir nennen ihn ab jetzt nur noch Vinny. Vinny the Pooh. aber da frage ich mich immer noch, weißt du, Vinny the Pooh, ja? Pooh. Ja. Wie die das durchgesetzt haben. Du hast absolut... In der englischen Kinderserie, Vinny the Pooh. Ja, und wir die ganzen Tage, die wir über hier sind, festgestellt haben, dass die Engländer kein Wort lang fluchen, sobald Kinder dabei sind. Ey, lass dazu später kommen, zu dieser Fluchgeschichte. Ja, aber weil trotzdem, das ist, wir sind gerade bei Winnie. Aber du hast absolut recht, das ist ein Scheißbär. Winnie ist ein Scheißhaufen. Winnie der Scheißhaufen. Das ist eine Kinderserie. Ja. Die erfolgreichste Kinderserie. Winnie der Scheißhaufen. Ey, kennst du diese Comics, wo Moment, warte mal ganz kurz. Ich glaube, Calvin und Hobbit. Nein, ja, die sind geil. Ja. Aber ich glaube, es gibt tatsächliche Winnie the Pooh Comics. Ja. Es gibt so eine Sammlung, wo Winnie the Pooh echt, ich nenne das jetzt absichtlich so, wo der die echt der größte Fixer ist. Zu Ferkel und, ja, aber Ferkel ist immer arm dran. Allein schon aus der Sicht von Ferkel ist Ferkel immer arm dran. Ja, aber der Hase auch und eigentlich. Ja, der Hase. Esel auch. Alle sind irgendwie arm dran. Ja, aber der Esel, der ist ja sowieso mal manisch depressiv. Ja, ist der auch. Aber tatsächlich. Das ist eine Kinderserie. Googelt mal nach Winnie the Pooh Asshole. Dann findet ihr Comics, wo Winnie the Pooh, ich liebe das irgendwie, Winnie the Pooh, wo der echt so was von ein krasser Wichser ist, wo ich mir echt denke, wer hat sich sowas einfallen lassen? Der ist so richtig, weißt du, da ist so ein manisch-depressiven Esel und der streut auch noch so Salz in die Wunde. So, dass ja, er sich eben, echt deswegen der, diese ganze sich, Konstellation. Ja, dann bring dich halt um. So. Und spaß so in die Richtung. Ja, so ist es ja dann nicht ganz, aber googelst so, du jetzt nach Winnie the Pooh Asshole? Nee, nicht ganz. Aber trotzdem, so dieses ganze, ich glaube, das war ein sehr intelligenter Mensch, der das immer noch durchgesetzt hat, dass Winnie the Pooh, eine Kinderserie geworden ist mit einem, und eine erfolgreiche Kinderserie für wirklich kleine Kinder mit einem manisch-depressiven Esel, mit einem Bären, der einen Namen voll Scheiße hat, mit einem hyperaktiven kleinen Schweinchen, beziehungsweise armen kleinen Schweinchen. Okay, das Schweinchen, finde ich, passt immer noch am meisten rein. Genauso wie Tigger. Alter, Tigger war hyperaktiv. Tigger war Alter, hyperaktiv. Vater, der war echt auf Drogen, der Junge. Eben. Leckt mich am Arsch. Und dass er das durchgesetzt hat. Aber Calvin und Hobbes finde ich trotzdem cooler. Ich liebe die Comics von Calvin ja, und Hobbes. Ja, die Comics, die liebe ich auch. Ja. Auf jeden Fall waren wir dann pünktlich um 12 da und dann hat Winnie schon gesagt, ah, da seid ihr, oh mein Gott, ich habe schon für Ersatz gesorgt und dann haben wir gesagt, hey, wir sind noch hier, alles cool und so. Und dann durfte allerdings nur einer von uns mit bei dieser Panel teilnehmen und da hat Christian gesagt, ja, mach du mal. Ja, ich habe gesagt, Peter ist natürlich unser Geschäftsführer, ja. Also kann Peter da doch mit seinem Native Speaker Englisch machen. Ja, mega krasses Englisch habe ich einfach nur. Ja, wieso denn nicht? Ach, das ist ja egal, aber ich habe mir halt gedacht, okay, Peter kann das von mir aus machen, dann führe mich das eine Runde. Und es war im Endeffekt sehr Standard, also wie seid ihr zu YouTube gekommen? Eben, also wobei ich dabei die Frage schon eher verstehen konnte. Also wenn du halt Leute hast, die jetzt irgendwie aus einem anderen Land kommen, da würde mich das auch interessieren. Wenn du jetzt allerdings irgendwie das laufend irgendwie nachgucken kannst auf YouTube, dann würde mich es nicht interessieren. Aber die Engländer können halt immer kein Deutsch. Von daher können die es bei uns bei Frag Pietz mit Nummer nicht nachlesen. Ja, das stimmt. Übrigens, wir waren zu sechs YouTube-Kanäle waren da oben bei dem Panel. Fünf davon waren reine Minecraft-Kanäle. Ja. Der sechste war Pietz mit. Eben. Und das merkt man halt auch, hat man gemerkt, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, an dem sehr jungen Publikum, was da ist. Alter, das haben wir jetzt ja erst so richtig gesehen bei dem Panel, wie viele, ich würde jetzt mal die waren tippen, alle unter 10. Ja, hundertprozentig waren die alle unter 10. Und das ist, also jetzt mal ganz ehrlich, also uns wird ja auch immer vorgeworfen, dass wir ein recht junges Publikum ansprechen und so, aber ganz, also nee. So jung jetzt auch wieder. Nö, ihr seid eigentlich sogar relativ alt gegen. Meiner Meinung nach auch. Ich finde, wir haben auf YouTube... Gut, wir haben natürlich auch viele komische Zuschauer, die viel haten oder so, aber die werden halt gebannt. Und ich bin der Meinung, dass wir eines der erwachsensten und besten Zuschauer haben, so. Okay, jeder sagt, die haben die besten. Aber trotzdem, so mittlerweile ist das echt recht vernünftig geworden. Ja, einer der Kanäle sagt uns sogar, der hat seinen kompletten Stil geändert, weil ihn seine Kommentare so sehr angekotzt haben, dass er gesagt hat, er setzt nur noch auf diese kleinen Kinder unter 10. Ja, lass auf den auch später kommen. Ja, lass auf aber den trotzdem, auch später kommen. Das würde auch dazu passen. Wir haben dann auch übrigens, weil wir ja wussten, also wir haben dann dieses Panel abgehalten, das war totaler Standard, erst so ein paar blöde Fragen vom Winnie und dann konnten auch das Publikum Fragen stellen, aber die Fragen gingen sowieso immer an eine bestimmte YouTuberin, die wir logischerweise nicht kannten, die offenbar recht bekannt ist in England. Und dann hat sie die Fragen halt beantwortet. Das waren alles Minecraft-spezifische Fragen, wie die bei ihrer Mod Series Silverlight, whatever, jetzt den Blog nennt oder was die, keine Ahnung, behinderte Fragen, keine Ahnung, interessiert keinen. Und dann war der Shit vorbei und dann sind wir in die Play-Area gegangen, wo die ganzen Konsolen sind, weil wir wollten ja die ganzen Spiele, die wir verkackt haben bei der Aufnahme, nochmal neu aufnehmen. Sowas wie Crash Bandicoot und F-Zero 2 und so weiter und so fort. Nur um dann festzustellen, die haben die Spiele getauscht. Richtig! Und das hatten wir uns eigentlich erst gewünscht, damit wir mehr Variation haben. Ja, absolut, ja. Im Endeffekt war es aber dann richtig kacke, weil wir dann solche Sachen wie F-Zero 2 nicht mehr machen konnten. Ja. Und die haben auch die Spiele nicht zum Besseren getauscht, möchte ich jetzt mal auch ganz kurz sagen. Also die Sachen, die sie dann hatten, waren noch nicht mehr so cool. Ich habe übrigens nachgeguckt, die Olle, die ganze Zeit gefragt worden ist, war Squashy. Ja, Squashy Quack. Ja, die ist nett. Die war echt nett. Ja, die ist auch ganz süß. Also, das kann man ja nur mal sagen. Aber was? Was? Kannst ja wohl nicht Menschen sagen. Sehen gut aus. Kann wohl nicht wahr sein. Sie hat da wohl den meisten Teil der Fragen beantwortet von dem jüngeren Publikum. Das waren alles sehr persönliche Fragen. Sachen, die ihr uns normalerweise für Frag Pete Smith stellen würdet. Und das ist halt für jemanden, keine Ahnung, also wenn ihr euch vorstellt, ihr seid auf so einer Convention und kennt einen Kanal komplett nicht und stellt ihm dann sehr spezifische Fragen, das würde, oder ihm werden dann spezifische Fragen gestellt, das würde euch auch nicht unbedingt interessieren. Ja. Und so war das halt bei uns. Wir waren dann sehr, sehr traurig darüber, dass sie die Spiele ausgewechselt haben und sind erstmal in den YouTube-Backstage-Bereich gegangen, nenne ich ihn jetzt mal, um unsere Jacken und so da abzulegen und haben dann auch die anderen YouTuber wieder getroffen, unter anderem diese auch. Boah, jetzt hast du den Namen genannt. Jetzt kann man schon fast gar nichts mehr spezifisch über die sagen. Aber wir haben uns mit den ganzen YouTubern da ganz kurz so unterhalten. Und die haben auch so gesagt so, ja, wenn wir auf so Events und so sind, dann spielen wir, oder wenn wir Videos machen, spielen wir einen Charakter, der nicht wirklich uns widerspiegelt. Wir dürfen auf gar keinen Fall gesehen werden, wie wir Alkohol trinken. Ja, generell, also die müssen halt ihre Figur, die sie auf YouTube halt haben, müssen sie halt dann auch bei den Fantreffen ausfüllen, weil ich meine, das wäre die mega Enttäuschung, wenn du halt jemanden, den du von YouTube eine bestimmte Charaktereigenschaft zuweist und du triffst den persönlich und der ist komplett anders. Und deswegen müssen die das halt sozusagen machen. Ist wäre für mich persönlich jetzt nichts. Also es gibt da ja zwei Wege, daran zu gehen. Man könnte einerseits sagen, okay, die Videos, die ich mache, die sind sowieso wie ich bin. Oder man sagt, okay, ich mache mir eine Persona, also ich mache mir ein anderes Ich. Und das muss ich dann natürlich auf den Events auch ausfüllen. Ja, aber das funktioniert dann wahrscheinlich bei diesen 10-Jährigen wieder nicht. Also du kannst nicht du selber sein. Ja, das, deswegen stimmt. Sind wir auch darauf gekommen, weil wir sagten, wir fluchen halt eine ganze Menge in unseren Videos. Und sie sagten sofort, nee, das geht gar nicht. Also überhaupt nicht. Selbst für, was hast du gesagt, was sie nicht mal sagen durften? Ich hab's vergessen. Damn oder so? Ja, nee, ich hab sogar gesagt, darn. Das ist ja schon eine Verniedlichung von damn. Also, oh, darn. Nee, ja. Geht nicht. Ist nee. So krass. Würde ich also nicht sagen. Selbst da müssen, da denken die sich dann meistens, sagte sie selber Sachen aus. Dann sagt sie dann immer so, oh, sticks oder so. Irgendwie, was weiß ich. Irgendwas, ja. Was halt nicht passt, aber was halt, naja. Es ist schon richtig Schauspielerei. Ja. Meiner Meinung nach. Also es ist wirklich so. Und das, ich meine, ich will das nicht verfluchen oder so. Das ist ja voll okay und das funktioniert ja auch. Und ich meine ganz ehrlich, wenn du Inhalte für Kinder erstellst, musst du auch ein bisschen darauf achten, was du damit machst. Ja, wir haben uns ja öfters schon erwischt, dass wir da gezockt haben und ein bisschen geflucht haben und dann festgestellt haben, ey, da sitzt eigentlich gerade so ein irgendwie 10-jähriges Kiddy neben uns. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich spiele ein Spiel, was mich total frustriert und wie ich halt bin, sagt dann, fuck, fuck, fuck, guck nach rechts, sitzt ein 9-Jähriger neben mir mit seinem Elternteil und es war mir so peinlich. Ja, und da muss man dann echt so ein bisschen drauf achten. Ja. Und das tun wir halt auf unserem YouTube-Kanal aus dem Grund nicht, weil wir halt so sind und weil wir halt dann auch davon ausgehen, dass unsere Zuschauer entweder alt genug sind oder von mir aus auch irgendwie mit den Eltern abgeklärt haben, dass es ja, okay oder dass sie es halt einfach verstehen. Eben. Oder dass sie es halt einfach verstehen. Ja. Und ich meine, das kannst du von einem 9-Jährigen nicht erwarten, aber von einem 14-Jährigen auf jeden Fall. Ja. Zum Beispiel jetzt. Oder auch von einem 13-Jährigen. Also. Deswegen ist es halt also auch so eine Sache. Ich meine, man redet mit seinem Freundeskreis ja auch immer anders als mit fremden Leuten. Also ich würde niemals irgendwie zu einem fremden Menschen hingehen und sagen, ey, du blödes Arschloch. Ey, du Mongo. Ey, du Mongo, wie geht's dir? Oder so. das macht man einfach nicht. Nee. Aber wie gesagt, der Freundeskreis ist halt immer anders als fremde Menschen. Wir haben dann in dem Zuge auch festgestellt, dass die Engländer generell nicht fluchen. Wir sind jetzt hier 3 Tage gewesen und keiner hat geflucht. Ich habe keinen Fluchen gehört. Das mag natürlich auch daran liegen, dass wir die meiste Zeit bei der Convention waren. Ja. Ja, aber nee, ich habe es irgendwie so nicht mitbekommen. Ja, weil meiner Meinung nach ist das bei uns eigentlich, vielleicht liegt es auch nur an mir oder so, aber ich finde, in unserer Gesellschaft ist das nichts Ungewöhnliches, wenn jemand Scheiße sagt oder Fuck. Weißt du, einfach nur von mir aus in der Pommesbude oder so. Ja. Das passiert einfach. Da denkt sich auch niemand was bei. So. Und das ist, finde ich, auch ganz okay. Ich habe letztens mal ein Video gesehen, die Kunst des Fluchens von einem britischen Comedian, dessen Namen ich vergessen habe, was mir jetzt gerade sehr peinlich ist. Ha. Scheint nicht gerade gut zu sein. Doch, es war fantastisch und der hat mich auch total bestätigt darin, dass es einfach gut tut, mal einfach zu fluchen. Ich finde das eine gute Sache. Ja. So, ich habe vorhin habe ich dir draußen auch beim frischen Luftschnappen eine Geschichte erzählt. Ich hatte früher auch einen Freundeskreis, während ich in der Schule war, und mit denen habe ich halt immer rumgehangen. Und dann hatten wir eine Freistunde, sind Richtung Meckes gefahren und so. Und wir haben halt auch immer, wie man halt unter Jungs sich unterhält. So, damals war eines der beliebtesten Schimpfworte, die wir benutzt haben, Fotze. Und das haben wir dauernd benutzt. Einer von uns hieß sogar Fotzenflix. Der hieß eigentlich Felix, aber wir haben ihn nur Fotzenflix genannt, weil er halt eine Fotze war. Aber auf jeden Fall haben wir dann während der Autofahrt gesagt, ey, wir übertreiben das jetzt hier mit diesem Wort. 5 Minuten lang nicht Fotze sagen, okay? Und einer von uns saß dann da. Er hat, glaube ich, 20 Sekunden ausgehalten und dann, ich kann nicht mehr, Fatze, Fatze, Fatze. Das war so mega witzig einfach nur. Und danach ging es ihm wieder besser. Also. Ja. Das ist einfach das Ventil, was ein bisschen gelockert werden müsste. Ach wo waren wir denn zuletzt? Wir waren in dem YouTuber-Raum. Ja. Und haben uns was zu trinken geholt. Ja. Und in dem Moment kam Vinny dann rein und fragte, ey, Leute, wie wär's denn mit dem Interview? Mit Frag Radio. Mit den Jungs, beziehungsweise mit den Guys von Frag Radio. Wo wir uns, glaube ich, beide gedacht haben, jo, wäre eigentlich eine coole Sache. Aber ich glaube, so gefühlstechnisch haben wir beide gedacht, okay, da passen wir nicht rein, weil erstens kennt uns keiner und die wollen bestimmt gar nichts von uns. Ja. Und deswegen haben wir dann gedacht, okay, wir nehmen uns jetzt unsere Sachen mit und gucken mal, was wir noch so filmen könnten. Dann sind wir gegangen. Und dann haben wir halt noch so ein paar Videospiele gefilmt, weil wir mussten ja ein bisschen was nachholen. Ja. Das ging aber allerdings nicht so gut, denn heute war es was heißt sehr viel, aber es war schon merklich voller als Freitag. Und deswegen musste man an den Stations halt dann doch ein bisschen warten, was wir auch nicht getan haben. Nee, da hatten wir keinen Bock drauf. Wir waren so clever und haben uns an so Konsolen gesetzt, bei Spielen, die keiner spielen wollte. Alter, Ninja Golf, Junge. Nee, ja, nicht nur da. Also angefangen hat's mit Ninja Golf, das hast du auch aufgenommen, mit Ton. Beste Story aller Zeiten. Die Story können wir mal ganz kurz spoilern, oder? Die Story ist schnell erzählt. Ja. Du bist ausgebildeter Ninja und spielst jetzt Golf. Und nein, pass auf, die Geschichte ist so, du hast deine jahrelange, heftige Ausbildung als Ninja fast abgeschlossen, aber jetzt wartet auf dich die schwierigste Prüfung, die du jemals abgelegt hast. Und das sind 9 Löcher. Im Golf. Im Golf. Ja. Und während man dann halt Golf spielt, kommen Ninjas an und wollen einen kaputt treten, warum auch immer. Keine Ahnung. Und Frösche. Und Frösche. Und das Ganze musste man bewältigen mit einem Pad, was ganze 3 Knöpfe hatte. Ey, das lief auf dem Atari 7800. Ja. Also das war hypnotisierend schon fast. Mega nice. Da könnt ihr euch das Video auf jeden Fall zu angucken. Das haben wir aufgenommen. Und danach sind wir später. Sind wir dann zu dem Part übergegangen, dass wir gesagt haben, oder dass wir es zumindest passiv getan haben, dass wir uns an ein Spiel gesetzt haben, was einfach keiner spielen wollte, weil es totaler Bullshit war. Ich weiß nicht, du hast dich dann dahin gesetzt. Ich hab Alter. Keine Ahnung. Ja, das ich weiß so nicht, wie es hieß. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich auch nicht. Hat. Es war so ein komisches Tanzspiel auf dem Sega Dreamcast. Ich weiß nicht mal, was das Ziel. Es war ein Tanzspiel. Okay. Ja, es war ein Tanzspiel. Also es war schon ein Tanzspiel. Du hast eine komische, sehr knapp bekleidete. Natürlich. Mega pixelige. Es war ein Manga-Figur. Manga-Figur gehabt. Ja, genau. Mit natürlich pinken Haaren. Warum müssen eigentlich, jetzt mal ganz ehrlich, die Haare von so Asiatinnen in so komischen Manga-Dingern immer unnatürliche Farben haben? Sailor Moon hat blonde Haare. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Aber ich habe das Gefühl, auch. Wer? Chun-Li hat braune bzw. dunkelblonde Haare, ja. Aber trotzdem, das ist ja wohl da recht verbreitet, würde ich sagen, oder? Ja. Pink, hellblau. Das sind sehr abgefahrene Farben, natürlich. Ja, aber warum? Ja, das würde jetzt diesen gesamten Anime-Bereich dann. Ja, wovon ich keine Ahnung habe, weil ich das. Erstens habe ich da wenig Ahnung von. Und zweitens, ich glaube, wenn du davon Ahnung hast, kannst du da wahrscheinlich 5 Stunden drüber reden. Ja, aber dann würde ich einschlafen. Deswegen lass das Thema beenden direkt. Ich glaube, das geht so in die Richtung mit von Hässlichkeit ablenken, ist mein Tipp. Christ. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Beschwerdebriefe bitte an folgende Adresse. Ich glaube eher, das hatte was mit, so ein bisschen auch mit Realitätsflucht zu tun. Und mit dem, was man nicht sein kann, aber sein möchte. Und diese ganze Debatte, die da, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hast du dieses wunderschöne Tanzspiel gespielt. Alter, das konnten wir nicht mal aufnehmen. Weil ich habe mir nämlich die ganze Zeit gedacht, dass ich neben mir gesessen habe. Normalerweise spielt man Spiele. Man hat eine gewisse Interaktion mit dem Bildschirm sozusagen, beziehungsweise von mir aus mit der Konsole. Aber Peter saß einfach nur vor dem Bildschirm und hat verzweifelt Knöpfe gedrückt. Weil das hat einem auch nichts erklärt. Weißt du, die komischen, da waren so sonderbare, aufblasbare Alien-Figuren, nenne ich sie jetzt einfach mal so. Und die haben irgendwelche Bewegungen vorgemacht. Ja, und diese Bewegungen sollte man offensichtlich irgendwie nachmachen. Aber auch gleichzeitig irgendwelche Menschen mit einem Knopf retten und gleichzeitig irgendwelche Aliens mit einem Knopf abschießen. Und niemand hat mir gesagt, welcher Knopf denn welche Bewegung überhaupt nachmacht. Das hat alles keinen Sinn ergeben und war frustrierend und nicht witzig. Das ganze und Spiel außerdem ist, während ich gespielt habe, ein viel interessanteres Spiel frei geworden. Eben, und da haben wir drauf gewartet. Ja. Und da haben wir uns einfach rübergesetzt. Dann wurde Turtles in Time für den Super Nintendo frei. Und das war eins der zumindest für den Super Nintendo, der Multiplayer-Spiele, beziehungsweise der Koop-Games, die richtig geil waren, die ich super gerne mit Freunden gespielt habe. Und das haben wir auch aufgenommen. Das habe sogar ich gespielt. Genau. Früher. Der kein Super Nintendo hatte. Richtig, das hat mein Freund gespielt. Und hast du das schon mal gesagt? Nee, ich hatte übrigens keinen Super Nintendo. Ach so. Weil das wüssten die meisten gar nicht. Weil du uncool warst. Nee, du warst einfach zu jung wahrscheinlich. Ich war zu jung, ja. Das war die Generation. Also zu uncool. Wow. Autsch. Nee, aber das, ja klar, das ist einfach die Generation. Klar, ich hatte auch keinen, was weiß ich, was vor mir war. Ja, auf jeden Fall haben wir dann so ein bisschen uns umgeschaut und ein paar Sachen aufgenommen. Und dann ist uns eingefallen, dass wir gestern jemanden kennengelernt haben, der uns gesagt hat, ey, wenn ihr besseres Wi-Fi haben wollt, besseres WLAN, dann kommt zu mir, ich bin da und da. Und dann sind wir da hingegangen und haben den auch gefunden. Nee, wir haben uns vorher erstmal gefragt, wie hieß der denn überhaupt? Ja, haben wir vergessen. Ja. Und dann war da so ein Typ mit einer Cappy, der so ein bisschen wie der aussah. Und dann bin ich zu dem hingegangen. Ich habe 80-20 geschätzt. Du hast 80-20 geschätzt und ich hatte die Balls, zu dem hinzugehen und zu sagen, haben wir uns gestern kennengelernt? Im Ernst, hast du ihn gefragt? Ich habe ihn gefragt, haben wir uns gestern kennengelernt? Ich habe gedacht, du hättest einfach gepokert und gesagt, hättest uns doch gestern Wi-Fi angeboten. Das heißt, du hast nicht gepokert. Nee, ich habe gesagt, haben wir uns gestern kennengelernt? Der so, ja, haben wir. Ich so, okay, gut, dann bin ich also nicht verwirrt. Ausgezeichnet, wir brauchen gutes WLAN. ja, und dann haben wir gutes WLAN gekriegt und haben uns das geile Feedback durchgelesen, was wir, oh mein Gott, was wir bekommen haben zu dem Podcast. Und dann habe ich erst gecheckt, dass wir fucking Nummer 1 sind im iTunes Store. Das war echt krass. Also hätte ich nicht gedacht. Nee, auch nicht. Das ist absolut crazy. Vielen Dank dafür, by the way. Ja. Weil das passiert ja nur, das habe ich gestern im Podcast auch schon mal gesagt, diesmal, ich wiederhole es trotzdem gerne, du wirst ja nur so hoch gerankt in diesem iTunes Store. Wenn ihr halt dafür eine Bewertung abgebt. Ja, die kann auch negativ sein. Das weiß ich gar nicht. Wenn die denn. Ne? Ich will eigentlich keine negativen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, waren alle 5 Sterne, bis auf eine, die war 4 Sterne. Und du einer mit deinen 4 Sternen schreib mich doch mal an und sag, was wir besser machen können. Ja, eben. Also es ist ja nicht unbedingt schlimm. Ich finde es ganz Gottes gut. Willen. Was ich nur noch, also was noch daran, also ich würde demjenigen, der uns 4 Sterne gegeben hat, auch 4 Sterne bei seinem System geben, weil der hat keinen Kommentar geschrieben. Genau, er hätte in die Kommentare schreiben können. Hör mal, irgendwie gab nur 4 Sterne, weil, was weiß ich, ja, das, was ihn gestört hat. Wenn ihr übrigens, wir reden jetzt gerade nur von iTunes, ja, das, die meisten Podcasts gucken, wie sie auf iTunes performen, weil das einfach ein System ist, was gut mit Podcasts funktioniert. Jeder, der ein iPhone besitzt oder irgendein Apple-Gerät, hat direkt einen Podcast-Player auf seinem Gerät, was ganz angenehm ist. Und alles funktioniert halt darüber. Aber selbst wenn ihr beispielsweise ein Android-Handy habt und diesen Podcast gerade über euren PC hört, ist es nicht so problematisch, den Podcast auf euer Handy zu bekommen und das beispielsweise zu hören, während ihr joggt oder zur Schule geht oder was auch immer. Indem ihr einfach in einem Google Play Store nach einer Podcast-Abspiel-App sucht. Genau, ja, da gibt's ja einige. Ja, genau, das passt schon. Nur da kann man dann halt nicht sowas wie Bewertung abgeben oder sowas. Kann man nicht irgendwelche Bewertung abgeben. Was willst du? Nein, willst du mich stressen oder was? Ja, Apple ist viel toller. Hä? Darauf wollte ich überhaupt nicht hinaus. Oh mein Gott. Ich weiß schon, worauf du hinaus. Oh mein Gott. Es ist halt tatsächlich, habe ich das kennengelernt, für viele kleinere Podcasts total wichtig, wenn die beispielsweise von Apple in diese Podcast-Übersicht mal vorgeschlagen werden. So von wegen neu und interessant. Ja. Das sind ja so redaktionell betreute Listen und wenn man da als kleiner Podcast mal auftaucht, dann ist das für die total wichtig. Für uns ist das egal, weil wir haben halt so viele geile Zuschauer, wir müssen jetzt nicht unbedingt in dieser komischen Apple-Seite auftauchen, damit unser Podcast von irgendjemandem heruntergeladen wird. Ja. Von daher, aber es ist trotzdem natürlich mega geil, wenn man am ersten Platz ist und den verkackten WDR überholt hat. Dankeschön. Ja, und wir nehmen nicht mal GEMA-Gebühren. Richtig. Wir kosten nicht mal Geld. Ihr bezahlt für uns nicht mal. Fucking ja, WDR. Ja. GEMA-Gebühren hatten wir letztens schon in der Adventure. Ah, wobei es schon wieder. Egal, whatever. Auf jeden Fall kam dann auf einmal Winnie wieder an. Winnie the Pooh. Ja. Scheiße, das ist ja das Gleiche. Okay, also der Scheißhaufen halt. Oh, ja, so nein, weit wollen wir jetzt nein, nicht. Nein, Winnie ist ein cooler Winnie Typ. Winnie ist ein cooler Typ. Ja, definitiv. Und hat uns gefragt, ey, das sind die Jungs von Frack Radio. Die hätten gerne ein Interview mit euch. Ja, eben. Wo wart, also ich weiß gar nicht, ob er... Nee, der hat nicht gefragt, wo wir waren. Also. Nee, aber der hat gesagt, so, hör mal, die wollen euch interviewen. Wäre das für euch cool? Also er war schon immer so ein bisschen, habt ihr damit ein Problem? Oder ja, genau. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das war dann immer so, ja, wollt ihr das machen? Und wir haben gesagt, ja, klar. Wir haben eh nichts zu tun. Ja, ohne Spaß. Und dann kamen halt Heather und Tom von Frack Radio und die haben uns, also beziehungsweise Tom war für den Kamera beziehungsweise technischen Kram zuständig und Heather hat uns dann interviewt und das war ziemlich cool, ehrlich gesagt. Wir haben schon vor dem Interview, hat sie gesagt, ey, lass uns doch mal kurz ein bisschen kennenlernen, damit ich weiß, worüber wir reden. Ja. Und dann haben wir uns ganz kurz so vorgestellt und wir sind direkt ins Gespräch gekommen, weil ich gefragt habe auch, hör mal, wir hatten jetzt dieses typische britische Frühstück, dieses total fettige britische Frühstück. Das könnt ihr doch nicht wirklich jeden Tag essen. Das kann nicht wahr sein. Das würde, erstens dauert das mega lange in der Zubereitung und zweitens müsstet ihr dann alle durch England rollen, weil das einfach nur sowas von, keine Ahnung, kalorienhaltig ist. Und dann hat die tatsächlich gesagt, es gibt bestimmte Völkergruppen, die das tatsächlich jeden Tag machen. Ja, aber generell hat sie gesagt, es ist eher so ein Samstag- beziehungsweise Sonntag-Frühstück, beziehungsweise wenn mal ein Feiertag ist, also so ein etwas Sonntagsfrühstück, würde ich sagen. Richtig, aber die hat beispielsweise gesagt auch so, jetzt sagen wir jetzt mal Bauarbeiter, die machen das wirklich quasi jeden Tag, das gehört auch zur Tradition irgendwie so, dass die halt zu einem Breakfast-Shop gehen und dann halt zum Mitnehmen so ein Frühstück kaufen und das dann halt auch im Bau snacken. Ja, und dann gut, brauchen die auch quasi bis abends nichts mehr. Ja eben, die malochen ja auch den ganzen Tag, also für die ist das dann kein Problem. Nee, natürlich, aber dadurch hast du quasi den Mittag ausgeschaltet. Ja, ist doch cool. Weil kannst du mehr arbeiten. Das haben wir auch festgestellt, als wir heute Morgen gefrühstückt haben. Wenn du das aufhast, dann brauchst du bis abends erstmal nichts mehr. Ja. Ja, Christian stimmt zu. Auf jeden Fall, worauf wir eigentlich hinaus wollten, ist, wir sind ins Gespräch gekommen und wir fanden uns alle untereinander direkt sympathisch. Ja, genau. Was haben wir denn da? Ja, generell, also mir hat's ehrlich gesagt nicht nur unbedingt über das Gespräch gefallen, sondern ich finde es immer ganz gut, wenn die Leute, die einen interviewen, immer schon so ein bisschen über einen kennen. Das kenne ich dann auch so ein bisschen von mir. ich weiß nicht, beispielsweise, als wir damals, was weiß ich, auf der NorthCon Angie Knight interviewt haben und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und da habe ich mir halt auch vorher angeguckt, wer ist das, was macht die, wo kommt die her, wie alt ist die und keine Ahnung, also so ein bisschen Hintergrundinfo, weil ich kann es einfach nicht leiden, wenn man quasi diese Interviewsituation hat, egal ob Interviewender oder Interviewter, und der eine weiß überhaupt nicht, was der andere macht, und interviewt sozusagen dann nur, weil er dann irgendwie hofft, dass das Interview irgendwie so ein paar Klicks oder so mehr kriegt. So diese völlige, ja, du bist mir eigentlich scheißegal, also Hauptsache erzähl halt irgendwas, halt deinen Arsch in die Kamera. Meine Leser interessieren sich offenbar für dich, ich eigentlich nicht, ja, aber lass mal was machen. Eben, lass mal was machen. Und das fand ich halt ganz cool, dass sie gesagt hat, hör mal, wir haben überhaupt keine Zeit, aber was macht denn ihr? Und ja, so ein bisschen, okay, ihr kommt halt aus Deutschland und warum seid ihr hier und so weiter, erzählt mir das mal so ein bisschen so, weil dann weiß ich halt Bescheid. Das fand ich cool. Ja, deswegen waren die mir direkt sympathisch. Ja, wir hatten dann ein schönes kleines Interview, was auch eigentlich länger gedauert hat als geplant. Die mussten dann schnell weiter, um auch andere Leute zu interviewen. Und wir werden sie nochmal wieder treffen, aber dazu später mehr. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, 2.500. 200.000 Euro, genau. Das hat auf jeden Fall ein paar Minuten später, oder wir sind dann nochmal durch die Hallen, bla bla bla bla, aber irgendwann startete dann die, ja, die Cosplay-Masquerade. Wobei das Geile, Alter. Das Geile haben wir vorher schon festgestellt, das passt eigentlich so ein bisschen. Auf den Leinwänden, die überall ausgestellt war, gab es dann endlich mal so einen Zeitplan, so ein Schedule, wann, was und wie viel Uhr ist. Und da stand dann tatsächlich Cosplay-Masquerade drauf. Und Peter total verwirrt war, ey, was heißt denn das? Was heißt denn Masquerade? Das ist doch kein Wort. Ja, eben. Ich sag, Peter ist bestimmt ein Druckfehler. Ja, das konnte ich mir nicht vorstellen, aber es ist, glaube ich, wirklich so gewesen. Es war halt tatsächlich ein Druckfehler auf dem Ding. Und ich meine, wir sind nach oben gegangen, um es von oben zu filmen. Das könnt ihr euch ja dann angucken, auch mit diesem wunderschönen Balken, Alter, der halt drin war. Aber wir haben halt einfach keinen besseren Spot gefunden. Ich weiß immer noch nicht, was wir da ein Video für draus machen wollen. Also ich weiß wirklich nicht. Müssen wir mal gucken. Denn die Auftritte waren halt sehr, also ich glaube immer noch, dass es für die Cosplay-Szene ganz normal ist. Wahrscheinlich. Man hat nämlich nicht nur, ich weiß nicht, wie sehr ihr da gerade drin seid, die Leute, die zuhören, aber man hat nicht nur das Kostüm, was man hat, sondern man hat auch noch eine Performance, die man vorführen muss. Und dafür hatten sie extra eine Bühne aufgebaut. Manche hatten einen zusätzlichen Musiktrack, der dazu lief, und haben dann entweder einen Tanz oder irgendwelche Bewegungen ausgeführt, die zu dem Charakter passen. Und naja, das war teilweise... Also ich weiß halt nicht ganz ehrlich, da sind so manche Sachen dabei gewesen, wo ich mich echt gefragt habe, bist du dir sicher, dass das so eine coole Idee ist? Also beispielsweise der XXXXL Harry Potter, der dann über die Bühne gewabbert ist und irgendwelche Zaubersprüche in Richtung Publikum geschrien hat, während im Hintergrund die Musik von Harry Potter lief. Das war halt echt so, ich habe mir gedacht, okay, ist das jetzt mitten im Leben TV irgendwie Fremdschämt-Stuff oder was? Nee, aber keine Ahnung, das ist irgendwie so eine Sache, wo ich voll nicht drinstecke. Und das, was ich gerade sage, ist wahrscheinlich auch voll behindert im Kopf. Einfach nur... Ja eben, ich meine, wofür sollte derjenige sich schämen? Nein, aber trotzdem, das ist so eine Sache, keine Ahnung, Harry Potter... Sah halt anders aus. Ja, das ist richtig, aber auch nur, wo sah Harry Potter anders aus im Buch? Ja, der wurde immer als skinny beschrieben. Ja, okay, dann nimm mal fürs nächste Cosplay, wenn du Harry Potter machst, nimmst du mal eben 100 Kilo ab. So viel Spaß. Ja, dann kannst du Pikachu Let's Playen. Ja, klar. Oder? Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Also es geht mir ja gar nicht darum, dass die Person übergewichtig war. Das wäre ja Quatsch, spiel er selber. Aber trotzdem, dann musste halt so eine komische Performance dann halt gemacht werden mit Hintergrund. Ja, aber ich glaube, Musik, das ist ganz klassisch mit dieser Performance. Das gehört zu diesem ganzen Cosplay-Contest-Kram dazu. Das habe ich schon öfter gelesen. Ich weiß nicht, inwiefern es stimmt, aber ich glaube, sich einfach da vorne hinzustellen, zu sagen, irgendwie, ja, ich bin jetzt irgendwie Ahri aus League of Legends und habe dann drehe ich mich einmal um mich selber und dann gehe ich wieder. Ich glaube, das ist es nicht. Ich verstehe die ganze Sache trotzdem nicht. Peter ist immer noch völlig baff von der Cosplay. Ich fand's auch so geil, ich verstehe, dass ich Peter filmen musste und zwischendurch immer mal wieder so abgelassen hat wie, ey, das können wir nicht online stellen, das ist eine Steilvorlage für Beleidigung. Ohne Spaß, wenn wir sowas online stellen, dann würden so viele Leute da draußen hingehen und die sowas von fertig machen, die Leute, einfach nur auf, ja, aus verschiedenen Gründen, weil es halt einfach echt, keine Ahnung. Ich verstehe, ich weiß nicht, warum sich das Leute angucken, ich weiß nicht, warum das Leute machen, es will nicht in meinen Kopf. Ja, du hattest in dem Moment einfach Fremdschämen 3000. Ja, hatte ich wirklich. Das Coole war, also wirklich lustiger an der ganzen Geschichte war allerdings immer noch die Moderatorin. Alter. Ich hoffe, ich habe es aufgenommen. Das lief im Endeffekt so ab. Die Leute, die dran teilgenommen haben, haben sich alle in einer Reihe aufgestellt, neben der Bühne, und wurden dann halt einzeln aufgerufen mit den Worten, stell dich doch bitte mal selber vor, sag, wen du cosplayst und aus welcher Serie oder whatever. Und sie sagte dann irgendwie so, ja, stell dich doch bitte mal vor und so weiter und so fort. Und als diejenige dann fertig war, kam schon das erste Fantastic. Und als diejenige das Fantastic war auch jetzt nicht in keinster Weise irgendwie euphorisch. Nee, ja, doch, am Anfang schon, aber das wurde immer weniger. Stimmt, ja, okay. Und jedes Mal, wenn dann jemand fertig war, ja, give it up for, ich weiß nicht, Spider-Man. Fantastic. Fantastic. Das war alles fantastic. Who are you? Ah, Cell from Portal. Fantastic. Fantastic. Fantastic. Give it up for Cell. Fantastic. Ey, die hat das so overused, dieses das Wort. Das war so geil. Vor allem, wir haben uns total weggeschmissen. Und Spaß, jedes Mal, wenn die da, irgendwann ist es halt so aufgefallen, dass jedes Mal, wenn die das gesagt hat, egal wer von uns gerade aufgenommen hat, das komplette Bild verwackelt hat, weil man so Schrott laden mussten. Fantastic. Yeah. Give it up. Fantastic. Boah. Ich möchte aber übrigens dazu sagen, dass ich jetzt dieses ganze, weißt du, dieses ganze Konzept an sich gar nicht mal so kacke finde, weil beispielsweise sowas wie der Spider-Man, eben, der hatte eine coole Performance, perfekt zu der Musik, hat da coole Tricks gemacht, sag ich jetzt mal, auf der Bühne und so. Und der hat sich da wirklich hintergehängt. Aber ich hatte das Gefühl, bei aber das Kostüm, ja genau, deswegen haben die ja differenziert zwischen Performance und Kostüm und dann Overall. Weil, ich meine, der hat sich ein fucking Spider-Man-Kostüm irgendwo gekauft. Und ja, aber der hat die Rolle gelebt. Eben, und der hat aber die Bewegungen, die man zumindest aus den Serien und so weiter kennt. Zusätzlich dazu lief die Titelserie, die Titelmelodie der 80er-Serie, ja, also der Comic-Serie. Mega geil. Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Und aber ich hatte halt, der hat die Bewegungen halt voll drauf gehabt. Also sich auf allen Vieren zu bewegen und die Bewegung mit den Armen, wenn er die Spinnenfäden ausschießt und eine Rolle zu machen und einen Spinnenfaden auszuschießen, alles, das hat er voll drauf gehabt und deswegen war es cool. Aber ich hatte halt bei manchen einfach das Gefühl, dass die sich halt auch nicht so viel Mühe gegeben haben und dann einfach so, oh, ich geh's mal auf die Bühne, ich mache jetzt einfach mich zum Affen und gut. Ja, aber wenn die das wollen. Ja, klar, das können sie gerne machen, aber dann müssen sie auch damit klarkommen, wenn ich da stehe und lach. Ja, sind sie ja offensichtlich. Ja, klar. Ich habe ja auch nicht gelacht. Also habe ich schon, aber leise. Ja, aber ja, also es ist halt... Ist halt so. Ja, ist okay. Ich bin einfach ein intolerantes Arschloch. Nö, ich glaube, wenn du das nochmal siehst, dann hast du da, glaube ich, schon eine andere Meinung zu. Ist wahrscheinlich einfach nur, weil es das erste Mal war. Ja, das könnte sein. Ist halt auch so ein Culture Clash. Das heißt, Peter wurde heute entjungfert. In einer gewissen Hinsicht. Ja, aber nicht in der guten. Ja, das erste Mal tut immer weh. Oh shit, das passt so unfassbar gut. Ja, ich stimme zu. Ja, also in dem Fall, ja, definitiv. Okay. Wow. Okay. Boah, das war so gut. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren, wo wir gerade waren, weil das war einfach nur Mad Respect für diesen Spruch. Also. Wir waren halt bei Cosplay. Ja, stimmt. Ja, der Contest war dann irgendwann halt vorbei nach gefühlten 40 Teilnehmern, wobei manche sich aber dann, fand ich, aber auch wieder Mühe gegeben haben. Ja klar, es gab auch welche dabei, die sich Mühe gegeben haben. Hier auch die aus League of Legends, die hat... Die hat ein gutes Kostüm. Ich glaube, einer hat Vega gemacht. Was? Vega. Ja, du kennst die Charaktere alle nicht. Nee. Da ist es dann natürlich ein bisschen von Nachteil. Ich meine, wer League of Legends kennt, weiß, wie Vega aussieht, aber ansonsten ist Vega ja so ein wirklich ganz kleines Viech, was halt zaubern kann, also wie so ein kleiner Imp sozusagen. Aber der hat schon so eine metallische Hand. Nee, ich weiß nicht, ob die das war. Ach so, okay. Aber ich glaube, wir hätten nur einen LoL-Charakter. Ja, aber es wäre dann halt von Nachteil, diejenige, die den LoL-Charakter gemacht hat, war relativ groß und dürr. Ja, dürr nicht, aber so relativ groß. Und bleiben wir nur bei groß, ja. Eben, und das war dann halt so eine Sache, wo ich mir dachte, okay, Vega ist eigentlich so klein, aber ich meine, gut, was willst du machen? Aber das Kostüm war halt cool. Und das ist ja auch so die Sache, wo es, glaube ich, dann auch beim Cosplay drauf ankommt, den Spaß, den ganzen Quark selber zu machen. Also das Kostüm, ich bin ja auch kein Bastelkind. Also meine Freundin wird dir das sofort mit Brief und Siegel attestieren. Ich hasse Basteln wie die Pest, weil ich einfach total scheiße darin bin. Ja, mein und schon immer gewesen bin. Also, es gibt ja sehr viele Leute, die da sehr viel Passion reinstecken und dann ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Weg das Ziel und im Endeffekt präsentierst du ja dann am Ende, was du dann so gemacht hast und ja, das gehört ja dann alles so mit dazu. Und der ist eigentlich ganz cool gemacht. Das war alles selber gemacht und sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Und im Endeffekt hat sie, glaube ich, auch Kostüm zumindest gewonnen. Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwas hat sie gewonnen. Ja. War sowieso alles Schiebung. Ja, denn Spider-Man hat hier auch gewonnen. Spider-Man hat absolut korrekt gewonnen. Der hat korrekt gewonnen für die Performance. Ja. Etwas Schiebung war, dass das kleine elfjährige Kind das kleine elfjährige, auch wieder komischerweise übergewichtige Kind, was eigentlich nichts Besonderes gemacht hat und kein tolles Kostüm hatte, aber halt das Jüngste war und schon ein bisschen süß. Ja, aber die Eier gehabt hat, zu ja, sagen, stimmt. Ich habe selber irgendwie so ein Schwert gemacht. Absolut, und, ja. Hab jetzt irgendwie so ein Bunny-Ding auf dem Kopf und ich stelle mich jetzt vor so eine Riesenbühne. Und ich meine, die ist ja wirklich sehr jung gewesen. Also es war halt eine Riesenbühne und die hat sich da vor mehrere 100 Leute hingestellt und hat so eine Musik von mir aus ihrer Sicht dann auch performt. Ja. Also hat sich da wahrscheinlich vorher dann schon so ja, zwei Minuten gedacht. Ja, zur Musik passen die Schwert, Bewegung das Schwert. Gemacht. Ja, genau. Also und das passte schon. Deswegen, ja gut, ob sie dann deswegen overall gewinnen kann, ist natürlich dann so eine Sache. Das war dann für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, Schiebung. Aber zu sagen, ja, boah, was will die da eigentlich? Nee, das, um Gottes Willen. Nee. Falls ihr den Film Little Miss Sunshine kennt, müsst ihr euch das ungefähr so vorstellen. Für die, die ihn nicht kennen, schaut ihn euch an. Ja, muss ich auch noch machen. Ja. Also Cosplay, man muss aber auf jeden Fall sagen, egal was du von den Sachen da gehalten hast, wir sind auf jeden Fall unterhalten worden. Ja, ich habe schon gelacht, viel. Siehst du? Aus welchem Grund noch mal? Fantastic. Fantastic. Fantastic. Fantastic. Und ich glaube, dann haben wir uns auch gedacht, jetzt ist auch langsam mal. Ja, wir hatten keine Lust für die ganzen Sachen anzustehen, nur um die dann zu filmen. Und dann war auch eigentlich alles vorbei. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir doch mal lieber ins Hotel. Wir hatten dann, glaube ich, so 5. Ja, aber was hat das hatte ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass wenn das jetzt so die Mega-Spiele gewesen sind, also wenn sie jetzt beispielsweise noch F-Zero 2 da gehabt hätten, ja, hätte ich gesagt, okay, dann stellen wir uns dafür an. Aber teilweise war es wirklich so, dass die getauschten Spiele waren halt wirklich teilweise Sachen, wo ich mir gedacht habe, boah, nee, dafür stehe ich mich da jetzt nicht eine Viertelstunde, 20 Minuten hier hin. Vor allen Dingen, weil wir uns dann ja überlegt haben, okay, wir synchronisieren jetzt die ganzen Videos neu, beziehungsweise machen unseren Spaß damit. Deswegen lass mal lieber zurück ins Hotel gehen und damit anfangen. Deswegen sind wir, ja, sag ich jetzt mal um 5 Uhr, also 17 Uhr, losgegangen und wollten aber noch kurz was in dem Restaurant passend zum Hotel schnabulieren, was wir auch getan haben. Ja, war auch ganz gut. Und dann haben wir festgestellt, weil wir hier halt unser geiles Wi-Fi haben, unser geiles WLAN, dass die Moderatorin beziehungsweise die Interviewerin von Frack Radio in den allerhöchsten Tönen über uns auf Twitter geredet hat. Ja. Sie hat uns ihr Highlight des Tages genannt und sie hat gesagt, sie hätte noch nie so auf dem Boden gebliebene, nette und inspirierende Personen getroffen. Ja, das war dann halt schon ein bisschen sehr krass, aber ich fand schon gerechtfertigt. Ja. Peter ist da mal sehr es war halt wie hieß sie auf Twitter? Naysayers. At Naysayers. Weil ich glaube, manchmal wundern sich Leute, warum wir warum wir englischen Leuten followen. Ach so. Und dann sind es einfach meistens Menschen, die wir getroffen haben, die wir ziemlich nett fanden. Und Peter ist dann natürlich direkt auf die Idee gekommen und hat gesagt, hör mal, treffen uns jetzt auf eine Apfelschorle und wir sind sowieso gerade am Essen. Ja, wenn die sowieso schon so wir nett sind eh schon, ist. Eben, wir sind eh schon am Hotel und dann können wir den beiden eigentlich mal fragen. Also der andere war halt ihr Freund. Ja, ja, klar. Und aber wir sind ja eh schon hier. Also bevor ihr jetzt ankommt von wegen, oh, der hat die nur eingeladen, um die nachher. Nee, wir wollten einfach nur vielleicht noch mit denen ein Bierchen trinken und ein bisschen quatschen. Eben, das haben wir auch Apfelschorle, scheiße. Das Schöne ist, ich habe wirklich Apfelschorle getrunken. Ja, so echt, ey, leck mir am Arsch. Bis ich dann auf Erdbeerschorle umsteigen musste, weil Apfelschorle habe ich aufgetrunken. Und ja, wir haben dann halt gefragt, ob sie noch Bock haben, vorbeizukommen. Sind dann im Endeffekt vorbeigekommen, nachdem wir halt fertig waren mit Essen. Dann haben wir uns sehr nett unterhalten. Also ich war sehr nett. Fand die sehr sympathisch, die beiden. wenn ich jetzt wüsste, wie der YouTube-Kanal bzw. der Twitch-Kanal von denen heißt, würde ich ihn sogar nennen. Einfach, weil die beide so nett waren. Wir haben uns sehr viel über die Unterschiede von britischer und deutscher Nationalität unterhalten. Vor allen Dingen auch über die Sicht. Ja. Weil wir sagten, wir sehen die Briten eigentlich als sehr freundliches Volk, die auch so ein bisschen eloquent miteinander reden. Auch weil sie nicht fluchen und so weiter. Und die beiden waren schon etwas aus der Fassung gebracht, fast. Die wussten überhaupt nicht, dass die Engländer bei uns als zuvorkommend und freundlich gelten. Und dann haben sie uns gesagt, der Tom wurde in seiner Schulzeit von einem Messer gestochen, also von einem Typen abgestochen quasi. Ja, aber da muss ich auch sagen, das war auch wieder so eine Beut-Situation, weil er sagte, das war einfach so, da gab's halt so einen Typen, so einen Bully, der gesagt hat, beziehungsweise der so drauf war, ja, jeder, der irgendwie so ein bisschen gegen mich was hat, der kriegt irgendwie so ein, der kriegt von mir so ein Messer ab. Und er hat einfach gesagt, so, ja, Junge, fick dich doch einfach. Und dann hat er so ein Messer abgekriegt. Absolut korrekt. Also beide haben sozusagen ihren Mann gestanden. Ja, richtig. Und Naysayers ist das. Also auf Twitch TV Naysayers und auf YouTube ist es Official Naysayers, schätze ich mal. So, genug Werbung gemacht. Aber die beiden waren echt super sympathisch. Und ich hoffe, wir treffen irgendwie nochmal, weil irgendwie sich. Ja, die werden ja demnächst in deiner Düsseldorfer Stadt vorbeischauen. Ja, demnächst, also sie sagt im Sommer. Ja, also bis dahin ist da noch ein bisschen was. Nee, das waren wirklich so mit die nettesten, coolsten Leute, die wir auf der Messe getroffen haben. Und deswegen war das schon ganz cool. Einfach nur, weil bei manchen Leuten klickt's einfach. Das werdet ihr bei euch im Leben auch noch feststellen. Manche Leute sind einen von jetzt auf gleich unsympathisch, obwohl man das gar nicht so hundertprozentig definieren kann, aber das ist einfach eine ganz menschliche Sache. Und bei manchen Leuten denkst du direkt, boah, mit dem könnte ich aber direkt 25 Apfelschorlen trinken. Also der ist ja echt cool. Ja, stimmt. Also ist wirklich so. Ja, ja. Das ist irgendwie, ist einfach so. Und ja, die gehörten halt dazu. Die gehörten dazu, ja. Das hat, also die mussten dann allerdings irgendwann gehen, weil deren Bus. Die hatten nur einen Bus, den die unbedingt kriegen mussten, fit nach Sea. Ja, die wohnen quasi gar nicht so weit weg von Margate in Canterbury. Das ist irgendwie eine halbe Stunde Busfahrt oder so. Und ja. Das wäre mit dem Zug, haben sie gesagt, wären es fast 2 Stunden gewesen, irgendwie sowas. Ja, es hat alles keinen Sinn ergeben. Ja. Dann waren sie dran, so, ja, dann nehmen wir halt nicht den Bus, sondern nehmen den Zug. Und dann haben wir auch gesagt, so, ey, nee, Leute, wir wollen euch jetzt hier keine Umstände machen. Außerdem wollten die noch streamen, glaube ich. Ja, keine Ahnung, irgendwas hatten die noch vor. Die wollten, glaube ich, schneiden von dem, was wir heute aufgenommen haben. Das würde sogar Sinn machen. Ja, und dann haben wir sogar noch die anderen YouTuber getroffen, die wir ja schon öfter gesehen haben, aber noch nicht so wirklich mit denen zu tun hatten. Und die haben dann auch gesagt, ey, wir sitzen da hinten rechts. Und dann haben wir gesagt, okay, wir holen uns noch ein Bier, weil man muss in der Bar, hier muss man alles an der Bar bestellen, auch essen. Und dann sozusagen die Getränke mitnehmen, beziehungsweise das Essen wird dann gebracht. Und auch direkt bezahlen. Genau, und das dann haben wir uns, verdammt, haben wir uns Apfelschorle. Oh, fuck. Ich habe mir eine Guinness-Apfelschorle geholt. Die Schwarz-Apfelschorle. Ja. Die Nuss-Apfelschorle. Boah. Und wir haben uns dann halt noch kurz zu denen gesetzt, dann mit denen ein bisschen gequatscht. Und der eine... Nicht wir haben mit denen gequatscht, einer hat uns vollgelabert. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde es immer super, wie Peter eigentlich normalerweise so der total nette Typ ist, sei denn du gehst ihm auf den Sack. Dann ist bei Peter Feierabend. Ja, er ist uns nicht auf die Eier gegangen. Aber er hat... wir haben ihm halt ein paar Fragen gestellt. Und anstatt die Fragen irgendwie so jetzt mit 4, 5 Sätzen zu beantworten, hat er uns eher einen Aufsatz gegeben. und sehr, sehr stolz halt auch präsentiert, wie er das ganze Thema YouTube angeht, was sicherlich interessant war, weil es eine komplett andere Herangehensweise war, wie wir das machen. Ja. Denn er hat es so erzählt, dass es eine sehr analytische Herangehensweise ist und er hat auch davon geredet, dass sein Besuch auf der Geek, ehrlich gesagt, nicht kein Spaßbesuch war. Also er hat gesagt, I'm not here for fun, I'm here for work. Und da haben wir schon erst das erste Mal gestutzt. Ich arbeite professionell und dann erwarte ich auch, dass Leute mich professionell behandeln. Aber ich mache das noch nicht so lange auf YouTube. Ja. Da haben wir uns dann auch gedacht, so, ey. Das ist wirklich so eine Herangehensweise. Wir wollen jetzt in dem Fall natürlich auch keine Namen nennen, aber es wird halt wirklich jeden Tag quasi Analytics von vorne bis hinten. Also Analytics ist ein Tool von YouTube, wo man all seine Zahlen analysieren kann. Ja. Zuschauerbindung, was weiß ich nicht alles. Und der analysiert das komplett durch und ändert daraufhin wirklich seinen kompletten Kanal, seine Videos, er ändert die Thumbnails, er ändert beispielsweise was, er hat kein Intro, weil er hat gemerkt, dass die Intros übersprungen werden und dadurch hat er eine schlechtere, wie es sich nennt, Watchtime und dadurch wird er schlechter bei der Google-Suche gerankt, weißt du, und er sorgt dafür, dass das Thumbnail der gleiche Name ist wie das Video, weil das auch in den Metadaten mit dabei kommt. Ey, der hat alles durchanalysiert. Oh. Ja, also schlimm, das ist auf jeden Fall eine Herangehensweise, wo ich mir dann gedacht habe, vielleicht muss man die im englischsprachigen Raum wirklich tun. Denn man muss nur mal ehrlich sein und sagen, Minecraft-Kanäle gibt's in Deutschland wie Sand am Meer. Und im englischen Bereich würde es sicherlich noch viel krasser sein. Und wenn man dann wirklich mit dem Gedanken an YouTube rangeht, ich möchte jetzt groß werden, dann muss man aber, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung mittlerweile handeln. Denn ansonsten sticht man entweder aus der Masse nicht hervor, oder man macht's halt und sucht sich halt irgendwie das thematisch. Aber einfach zu sagen, ich mache jetzt mal einen Kanal auf und mache irgendwie so irgendwie hier und da ein bisschen und irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes, das funktioniert halt nicht. Uns wäre halt immer noch lieber, wenn er gesagt hätte, ich habe da irgendwie als Hobby mit angefangen. Ja, so wie wir halt. Ja, eben. Weil das irgendwie immer noch so, zumindest für uns, weil wir ja auch so angefangen haben und irgendwie auch immer noch so die Denke haben, dass es immer noch so die sympathischere Variante ist. Ja. Und ich glaube, die ich meine, ich kann ihn auch ein bisschen verstehen. Also er sagt ja dann auch, es ist ja nur für die Zuschauer. Ich merke, die Zuschauer gucken dann das Video länger, wenn also ich das so und ja so besser mache. Also gefällt's denen ja auch besser. So kann man nachher rangehen natürlich. Also er verbiegt sich halt so, wie er bereit ist, sich zu verbiegen, um halt die Zuschauer zu vergnügen, um dadurch größer zu werden. Ja. Wert unserer Herangehensweise ist, ey, hast du Bock auf das Spiel? Yo, lass das zocken. Yo, ich nehm's auf. Yo, ich lad's hoch. Fertig. Da wird nichts analysiert. Da wird nicht geguckt, hör mal, wie sieht denn da gerade so die Google-Suche aus? Oh. Ist das Spiel überhaupt hoch im Ranking? Oder keine Ahnung was. Oder das Thumbnail, wie ich das gerade gemacht habe, ist der Dateiname dem Spiel entsprechend. Wie ist die Zuschauer? Lustigerweise ist es bei mir wirklich. Aber auch nur, weil ich die Übersicht bei mir auf dem Rechner behalten habe. Ja, das ist bei mir auch so, ja. Aber nein, nach 15 Sekunden schalten die meisten Leute schon wieder ab. Das heißt, wir müssen in den ersten 15 Sekunden unbedingt schon was Krasses präsentieren, damit die Leute gehookt sind und nicht dann abschalten. Haben wir aber auch gemacht. Wir haben das versucht mit diesen Teasern, weil ich das tatsächlich, als ich bei anderen Kanälen Videos geschaut habe, das für eine coole Idee fand. Also ich habe ein Video geguckt, ich wollte eigentlich nur kurz reingucken. Und wenn diese Teaser nicht da gewesen wären, wo was Verrücktes passiert ist, hätte ich auch schon wieder abgeschaltet. Hättest du nicht so lange gewartet, bis dann die Situation passiert. Richtig. Weil am Anfang, ja, hi, wir machen das und das, bla bla bla. Und als wir das versucht haben, selber, habt ihr ja alle gesagt, ihr spoilert mir das Video, Mama. Ich weiß nicht, warum ich euch jetzt gerade eine hohe Stimme gebe. Wahrscheinlich, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Um euch zu mocken, wie man in England sagen würde. Aber nee, ihr mochtet das nicht, also haben wir es wieder gelassen. Ja. Also, ich fand die Spoiler jetzt auch nicht so... Ich mochte das. Aber ja. Es war halt, die Community hat gesprochen. Im Endeffekt ist es ja sozusagen technisch gesehen ein Mittel, um den Zuschauer direkt in der Handlung zu haben und nicht, wie du sagtest, hallo und herzlich willkommen, ich mach das und das, sondern nein, der Zuschauer ist direkt drin und weiß, okay, das passiert jetzt bald. Beziehungsweise das ist die Action, die dann abgehen wird. Und das ist sozusagen dann der Effekt, den du halt hervorrufen möchtest. Auf der anderen Seite spoilerst du halt die Leute und das finde ich halt, ehrlich gesagt, nicht so gut, weil ich meine, wenn ich wirklich wissen möchte, was in dem Video abgeht, kann ich im Endeffekt immer noch scrollen. Ja, aber es sind ja nur, weißt du, ja, die paar Sekunden. Ja, aber warum klickst du das Video dann erst überhaupt an? Wenn du überhaupt kein Interesse daran hast. Ja, gut, es gibt bestimmt auch MW2-Folgen, die spannender sind als andere MW2-Folgen. Und klar. Dann weißt du wenigstens, oh shit, das passiert in dieser Folge? Holy moly, okay, zieh ich mir erstmal rein. Ja, anstatt quasi da drauf zu klicken. Ziehst du dir dann die Folge ganz rein oder klickst du so oft durch, bis du den Moment gefunden hast? Ja, weiß ich nicht. Ich gucke ja kein YouTube. Aber das ist dann halt wieder die andere Seite der Medaille. Also, ob man die Watchtime wirklich damit erhöht oder ob die Leute einfach anfangen durchzuklicken, naja gut. Das kann er dann in seinen Analytics gerne sehen. Ja, kann er gerne analysieren. Wir haben halt, wie gesagt, noch ein bisschen Apfelschorle getrunken mit uns und dann... Boah, aber der ging mir echt so am Sack, dass ich dann schnell gesagt habe, okay, wir müssen jetzt anderen Kram machen. Ja, bei Peter merkt man das immer. Also normalerweise geht er... Das hat man... ich hab's daran gemerkt, weil normalerweise geht Peters... Wenn man Peters Blick verfolgt, konnte man sehen, Peters Blick ging auf meine Apfelschorle, die halt noch halb voll war, und auf seine Apfelschorle, die halt leer war. Und dann stellen sich im Endeffekt nur zwei Fragen. Entweder weist er darauf hin, du trinkst zu langsam und meine ist schon leer, ich will gehen. Oder willst du auch noch eine? Und in der Situation konnte ich mir das, willst du auch noch einen, nicht vorstellen. Von daher wusste ich, Peter will gehen. Wenn ich dich mit meinem Blick fragen wollen würde, willst du auch noch eine, dann hätte ich auch nicht so geguckt, wie ich in dem Moment geguckt habe, sondern mehr so... Nee, aber das ist ja so das Gucken... Ich habe ja mehr so vorwurfsvoll geguckt, so nach dem Motto... Mach hinne. Ja, mach hinne. Ich kann es nicht mehr ertragen. Lass Sachen aufnehmen, lass Podcast aufnehmen. Das macht Spaß. Das ist nicht, ja. Ja, da müssen wir erstmal nochmal in die Analytics gucken und dann mit dem Podcast wirklich Spaß Podcast macht. Auch wirklich so eine gute Idee ist. Ich glaube, die Zuschauerbindung bei YouTube ist schon besser. Ja, und das war so quasi der Tag, den wir bis jetzt gehabt haben. Ich bin gerade überlegen, ob wir irgendwas vergessen haben. Ich habe das Gefühl, wir hätten was vergessen. Ja, ich weiß nicht, ob wir so Sachen hatten, wo du dann sagst, ja, die kommen dann später noch. Ja, genau. Nee, Fantastic, da habe ich das gesagt und es kam später und ich habe gesagt, es kommt was später, wenn wir Tom und Ashley... Heather, meine ich ja. Irgendein Stripper-Name auf jeden Fall. Das twitter ich dir gleich. Dann kannst du mal von aus. Nein, tu das bitte nicht. Dann ist ganz schnell vorbei mit Polite. Ach, komm schon. Ja, das könnt ihr hier mal sagen. Ihr könnt ja auf den Podcast verweisen, mal gucken, ob ihr die Stelle findet, weil die wird kein Wort verstehen, außer Stripper-Name. Und es war Peter. Naja, gut. Ach, ich darf einfach nicht ehrlich sein. Ja, weißt du, jetzt versuche ich den More Repeat zu machen. Bei dir selber. Sehr gut. Okay, nee, dann sind wir eigentlich durch. Nee, sind wir nicht. Weil wir werden jetzt noch sagen, okay, morgen fliegen wir zurück, haben wir schon gesagt. Wir müssen morgen um 7 Uhr aufstehen, okay, bla bla bla. Aber wir planen was. Das stimmt. Wir planen morgen nicht den Flieger zu verpassen. Das ist absolut korrekt, das so planen wir. Das habe ich ja schon wieder komplett vergessen. Oh Gott. Auf irgendwann kam von Sepp eine WhatsApp-Nachricht, weil die waren ja heute in München und haben so ein SWAT-Training gemacht in Zusammenarbeit mit EA für Battlefield Hardline. Und auf einmal kam von Sepp bei WhatsApp so in der Gruppe von uns. Ich habe den Flieger verpasst. Ich habe zweimal zu viel in die Pizza gebissen. Wir sind 2 Minuten zu spät gewesen. Dann habe ich gesagt, wie kann man denn so dumm sein, an dem Flughafen zu sein und dann trotzdem noch zu spät zum Flieger zu kommen? Und dann meinte er darauf, es waren ja nur 2 Minuten. Und ich so, war jetzt nicht deine Schuld, dass du zu spät zum Flieger gekommen bist, oder? Also ich fand eigentlich so ein bisschen faszinierender, dass Bram im Flieger sitzt. Ja, der gleiche Flieger. Und die saßen beide in der Pizzeria. Und ich habe das so verstanden, Bram ist 2 Minuten vorher gegangen, weil er gesagt hat, ich muss vorher noch auf Toilette. Hat den Flieger dann noch erwischt. Und dann hat Sepp halt dann noch ein bisschen gechillt und so seine Pizza gebissen. Und ist dann irgendwo losgegangen so. Und dann war der Flieger gar nicht mehr da. Vielleicht hat er echt gedacht, die würden ihn aufrufen. Habe ich aber eigentlich auch gedacht. Ja, sie haben ihn wohl nicht aufgerufen. Last call for Sebastian Kessemark-Linsen. Aber ich würde mich doch beim Flughafen nicht darauf verlassen, dass ich aufgerufen werde. Weiß ich nicht. Also Flieger verpassen ist halt sehr teuer und sehr, sehr umständlich. Weil man muss dann halt einen neuen Flug buchen. Und das kann halt in 4 Stunden sein. Ja, vor allen Dingen ist es ein bisschen kacki, wenn du halt auch noch Gepäck hast. Was die in dem Moment ja nicht hatten. Ja, das stimmt. Dann kommt dein Gepäck halt 2 Stunden vor dir an und tüffelt dann da auf dem Band rum. Dann musst du halt entweder hoffen, erstens, es soll kein anderer wegnehmen und hoffentlich nehmen die das dann wahrscheinlich ins Fundbüro oder was weiß ich nicht rein, und weil du ja deinen Koffer nicht abholst. Ja. Also reisetechnisch ist ein Flieger verpassen echt das Schlimmste. Ja, frag mal Jan Witt. Ja. Ja, gut, einen Flieger nach Amerika zu verpassen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Okay, das stimmt, die mussten ja jetzt nur von München nach Cologne, Bonn, so wie wir morgen auch. Aber nee, wir planen ja noch was anderes. Das stimmt. Wir planen tatsächlich, den Podcast fortzuführen, was auch vorher schon geplant war. Was? Aber nicht täglich. Wir haben es jetzt halt nur täglich gemacht, weil wir halt täglich die Möglichkeit hatten zu sagen, okay, wir haben heute am Tag wirklich viel, viel erlebt. Ja. Und darüber lohnt es sich dann halt auch zu reden. Und deswegen haben wir dann gesagt, machen wir das dann später, vielleicht wöchentlich. Und ja, so werden wir es dann im Endeffekt auch halten. Das ist unser Plan, ja. Der Pete-Cast wird demnächst vermutlich wöchentlich sein. Die erste offizielle Pete-Cast-Folge erscheint nächste Woche Sonntag. Nee, nächste Woche Montag. Montag. I'm so sorry, nächste Woche Montag. Wir nehmen Sonntag auf, genau. Sonntagabend. Moment. Du weißt, heute ist Sonntag. Also nicht nächste Woche Montag. Übernächste Woche Montag. Übernächste Woche Montag. Also nicht morgen halt. Ach, Peter, ich guck mal. Nee, warte, heute ist Samstag. Ja, aber wenn du es online stellst und die Leute Sonntag hören, ist es Sonntag. Ja, dann magst du recht haben. Siehst du? Wir haben schon 10:45 in England. Shit. Und 10:45 zu Hause. Ah, zu Hause, okay. Also quasi am 2. März. Am 2. März wird wahrscheinlich die erste Podcast, normale Podcast-Folge online gehen. Es wird ein wöchentliches Ding, wir wissen noch nicht so hundertprozentig, wie es sein wird. Wenn ihr Bock habt, ein Intro, ein Intro, so ein kleines Jingle zu erstellen, dann macht das mal und schreibt mir auf die Facebook-Pinnwand. Da fallen mir sofort Sachen ein. Okay. Ich weiß nicht, ob ich im Livestream gesagt habe oder während im Let's Play, wo ich vorgeschlagen habe, ihr könnt doch mal, ja, wobei die Sachen können wir jetzt nicht offiziell nehmen, aber wo ich vorgeschlagen habe, wir können diverse frühere Kinderserien-Intros mal mit Peter Smith synchronisieren. Naja, das wird nicht funktionieren. Nee, ich will auch nicht so ein langes, nehmen, sondern nur was kurzes, catchiges. 2-1, halt, Risiko. Richtige Peter Podcasts Smith haben halt Intros. Das stimmt. Und da wollen wir uns halt darüber unterhalten, was wir in der Woche so erlebt haben, was wir so gespielt haben und was unsere Meinung ist so zu dem allgemeinen Geschehen in der Videospielwelt. Und wir wollen noch einen Community-Teil einbauen. Aber dafür brauchen wir erst noch eine E-Mail-Adresse, dazu später mehr. Alter, Podcastception. Inwiefern? Ich kriege gerade eine Nachricht. Ich höre mir gerade eure Podcasts an. Jetzt werde ich schreiben, wir nehmen es gerade auf. Das ist, wow, das ist motherfucking freaky. Aber warum machen wir das? Weil ihr so unfassbar positiv auf die Podcasts reagiert habt, hier zu Geek 2015. Wir planen erstmal als Stammbesetzung Christian und mich. Und dann gucken wir mal, welche Gäste wir uns dazu holen. Das wird einiges sein. Mit Sicherheit Leute aus dem Team hier und da. Angela Merkel. Mit Sicherheit Angela Merkel. Barack Obama hat schon ja gesagt. Obama, ja. Obama. Arnold Schwarzenegger. Oh. Jennifer Lawrence. Mit exklusivem Fotomaterial. Echt? Ja, klar, Mann. Wer war denn nochmal Jennifer Lawrence? Wer war denn nochmal Jennifer Lawrence? Die aus Mockingbird. Ach, ja, stimmt. Brauchst du doch nach The Fappening nicht mehr. Scarlett Johansson. Nein, wahrscheinlich auch ein paar andere Leute, die Podcasts machen und darüber viel mehr wissen als wir. Schauen wir mal. Und wie gesagt, wir unterhalten uns dann. Mal gucken, wie es so wird. Ihr könnt ja auch gerne Vorschläge machen, falls ihr irgendwas wünschen würdet. Auch für nächste Woche. Hashtag Petecast. Sorry. Natürlich. Ja. Für nächste Woche wüsste ich schon ein bisschen was. Ja, du erlebst ja sowieso was. Du bist ja noch in den Staaten. Ja, du erlebst ja auch was. Ich erlebe gar nicht mal so viel eigentlich. Klar, Mann. Eine Woche, vier Spacken an der Backe. Da erlebt ihr bestimmt was. Ja, ich werde wahrscheinlich auch The Order ausprobieren. The Order. Wahrscheinlich sogar durchspielen. Ich hatte eigentlich, während einer Mittagspause. Kann man hier mal sagen, ich hatte eigentlich vor, ein Let's Play dazu zu machen. Das Problem war an der ganzen Sache nur. Ich glaube, letzte Woche gefragt, hör mal, wie sieht denn das aus mit dem Spiel? Kann man das eventuell früher bekommen? Weil ich bin ja ab Donnerstag mit Peter bei der Geek. Und da gab's dann so dieses, ja, mal gucken und weiß ich nicht. Und dann wurde im Endeffekt gesagt, ja, haben wir losgeschickt mit den und den NDAs. Und es ist dann quasi Donnerstag angekommen, als ich nicht mehr zu Hause war. Und es ist dann leider, da ich es dann auch Freitag nicht entgegennehmen konnte, automatisch zurückgeschickt worden. Und Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da irgendwie mit verfahre. Also ob ich dann nochmal sage, hey, bitte, bitte, ich war böse, könnt ihr nochmal? Und sollten die willig sein zu sagen, ja, okay, können wir, dann würde ich wahrscheinlich gucken, dass ich es mache. Wenn die sagen, nö, dann, ja, geht's halt nicht. Schauen wir mal. Es ist, glaube ich, auch nicht das wichtigste Spiel dieses Jahr. So. Nee. Das waren unsere... Was sagst du zu Geek? Hast du ein Fazit zu Geek? Im Endeffekt würde ich der Geek eine auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 gut ist und 10 sehr schlecht ist, eine, ich glaube, eine 3 geben. Ich tendiere auch zwischen 3 und 4, ehrlich gesagt. Also es ist teilweise noch ein bisschen unorganisiert, teilweise verstehe ich nicht so ganz, warum auch in der Stadt die Werbung fehlt. Komplett. Selbst vor der Geek weiß man nicht so wirklich, dass man da ist. Wir sind dran vorbeigelaufen am ersten Tag, ja. Also das sollte halt schon mal einiges sagen. Auf der anderen Seite, die ganzen Retro-Sachen haben mir unheimlich viel Spaß gemacht. Mega. Denn den ganzen neuen Kram, der jetzt so kommt, den werde ich dann auf der dafür habe ich eine Gamescom. Dafür habe ich, was weiß ich nicht alles. Die hatten da jetzt noch nichts Neues Exklusives. Du konntest da beispielsweise Halo spielen auf einer Xbox One. Ja, wow. Ja, oder also die Master Chief Collection. Ja, oder Far Cry 4 oder Assassin's Creed Unity. Oder aktuelle so. Sachen. Also ja. Nicht, sagen wir mal, Neues, was es noch nicht gibt. Genau. Aktuelle Spiele waren halt teilweise auch da. Die haben wir uns dann nicht gegeben, weil die Let's Playen wir, beziehungsweise haben wir schon Let's Playen. Far Cry 4 kenne ich. Ja, eben. Also da haben wir dann gedacht, da müssen wir jetzt nicht unbedingt noch was zu machen. Aber im Endeffekt fand ich es von der Atmosphäre ganz cool. Ich fand das Theater super schön, von der Räumlichkeit. Wie gesagt, die Retro-Spiele haben mir gefallen. Es hat mir gefallen, dass wir da im Endeffekt tun lassen konnten, was wir wollen. Ja, was wäre negativ? Wie gesagt, die Organisation. Und ja, es müsste halt, ich weiß nicht, mit welchem Ziel die so ein bisschen an die Messe rangehen, ob sie es wirklich viel größer haben wollen, dann müssen die auf jeden Fall die Ortschaft wechseln. Nichts gegen Margate, aber es gibt einfach irgendwie, kann mir keiner erzählen, dass es dafür keine besseren Locations gibt, von der Ortschaft her. Denn hier hinzukommen ist nicht so mega einfach, beziehungsweise es dauert halt ein bisschen einfach. Und wenn sie noch größer werden wollen, bräuchten sie, wenn sie schon aktuelle Titel haben, ein paar mehr. Ja gut, wir wollen ja keine Tipps geben, wie die größer werden können, sondern einfach, wie du es fandest. Ja. Okay, sehr gut. Ich schließe mich an. Das war... Oh, Peter möchte wieder die MB-Zahl klein halten, weil wir die sonst wieder nicht hochladen können. Ja, richtig. Wir müssen ein bisschen aufpassen, was hier abgeht. Also, nee, also es war halt so, ich habe das Gefühl, die haben uns eingeladen, damit möglichst viele Deutsche nächstes Jahr auch dahin kommen. Das wird nicht passieren, logischerweise. Aber was bietet die Messe? Wenn doch, wäre es cool. Ja, wenn also, doch, wäre es natürlich cool. Ist jetzt nicht so, dass ich die Messe nicht empfehle. Ja, so Retro und so ist natürlich cool, aber ist halt auch teuer, bis nach hier zu kommen und hier ein paar Tage zu bleiben. Und dafür, ja, okay, kann man natürlich machen. Es ist nice, es ist aber... Ich habe das Gefühl, wir wurden eingeladen und dann wusste man nicht so wirklich, was man mit uns anfangen soll. Ja. Was kein Problem war für mich, weil wir hatten Spaß. Aber ich glaube nicht, dass wir den Effekt erzielen, den die sich wünschen. Ja. Aber gut, das ist... Ja, gut. Ich hatte aber mega viel Spaß mit dir, mein lieber Christian. Ich finde, wir hatten eine schöne Zeit. Jetzt müssen wir noch eine Nacht überstehen und morgen nach Hause kommen. Oh. Und dann sind wir uns los. Oh. Oh. Tja. Ich danke vielmals fürs Zuhören bei unserem Geek-Special-Podcast von der Geek 2015. Geek? Ja. Geek hieß das? Ja, es hieß Geek. Okay. Das war unser dritter Reise-Podcast. Und der nächste Podcast dann am 2. März? 3. 2. März. 2. März. Am 2. März. Kein Reisepodcast, sondern mal schauen, was wir zaubern. Alles klar. Bis dann. Ciao.